so außer Atem. Clara, what the fuck? Darf ich das sagen, Schatz? Macht zum Lärm für Inaya. Das Set war so gut, dass mein Gehirn noch ausgesetzt hat und ich gerade einfach nicht mal sprechen konnte. Ich bin so außer Atem, ich muss mir gerade kurz die Luft schnappen. Das Set war mega geil, auch der Closing-Song war gerade echt unglaublich. Ich glaube, wir haben sogar den Produzenten von diesem Remix im Studio. Oh mein Gott, er ist sogar rausgegangen. Das nächste Mal hören wir ihn. Das Set war super geil. Ich freue mich schon so sehr, wenn wir am 13. August am Frequency im Night Park die Second Stage zusammen. Also ich hoste sie, aber ich finde, wir alle hosten sie als Freunde gemeinsam, weil ich euch alle dabei haben kann. Und ich habe dir den Opening-Slot gelassen, weil ich finde, das Feeling, und das war bei mir 2023, wo ich das erste Mal am Frequency gespielt habe, auch auf der Second Stage für das Let It Roll Stage Takeover, das Gefühl, wenn du da stehst und du steckst den USB-Stick an und der Dancefloor ist leer, weil gerade alle draußen am Night Park anstehen, um reinzukommen und du spielst den ersten Track und es kommen alle angerannt. Wie sehr freust du dich auf dieses Gefühl? Unglaublich. Also ich werde Gänsehaut kriegen, nur die zuzuschauen. Ich freue mich schon so sehr. Ich hoffe, es sind alle dabei. Wir sind hier bei der FM4 Studio Party, offizielle Frequency Pre-Party. Ich freue mich schon so sehr. Es ist in weniger als 2 Wochen. Ja, ich bin noch immer so außer Atem. Clara, hast du noch was zu sagen für die ganzen Zuhörer? Wo können sie dich als nächstes hören, wenn sie jetzt gerade nicht es zum Frequency schaffen, was ich eine Frechheit fände? Aber ja, sagen wir mal, es ist erlaubt, ihr kommt nicht zum Frequency. Wo kann man dich dann als nächstes hören? Die nächsten Dates sind tatsächlich alles Festivals. Her damit. Am 8. August spiele ich am Free Tree Festival in Oberösterreich. Geiles Festival, ja. Danach kommt das Frequency. Und danach kommt das Outback Festival in Wiesen am 29. August. Das größte Drum-Bass-Festival Österreichs. Ich freue mich, dass wir alle auf Wiesen zurückkommen. Wer sich erinnern kann aus den alten Jahren, dort war das New Forms und das, wie hieß das andere? Art Forms, danke, Entschuldigung. Ich freue mich schon unfassbar sehr. Danke, dass du dabei warst. Danke fürs tolle Set. Ihr könnt das Set natürlich online auf FM4 Dance nachhören für 30 Tage und die Setlist findet ihr auch